Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 593. Ab nach Norden. Ha, so ist es. Ja, erste Meldung natürlich. Ja, es ist eingetroffen, Leute. Mein OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition. Ich glaube, ich habe noch nie ein Handy gehabt mit so einer langen Bezeichnung. Aber es ist nicht schlecht. Pac-Man ist natürlich klar hier für mich das besondere, ja, kleine bisschen, was dazu geführt hat, dass ich mir es dann kurzerhand bestellt habe. Ich war so relativ unsicher. Also ich glaube, das Nord 2 hätte ich mir jetzt, ohne dass ich mit dieser Pac-Man Edition darauf aufmerksam gemacht worden wäre, hätte ich mir das wahrscheinlich nicht gekauft, das ist nicht in Betracht gezogen. Ja. Aber ich muss sagen, bin froh, dass ich es gesehen habe. Das hat nämlich gleich zwei Sachen von dem, was ich wollte, gestillt. Nämlich 12 GB RAM, also genug Speicher. Und es hat auch einen MediaTek Dimensity 1200 Prozessor. OnePlus nennt es 1200 AI, angeblich optimiert für AI-Funktionen. Kann ich so jetzt nicht direkt nachprüfen, aber auf jeden Fall ist es bis dato, also bis jetzt, der schnellste Prozessor, der von MediaTek veröffentlicht wurde. Und ihr wisst ja, ich habe schon seit jetzt etwas über ein Jahr, also ein richtiger Drang zu MediaTek-Prozessoren, weil ich das als gute Alternative finde. Auch aus marktpolitischen Gründen oder auch aus politischen Gründen, aus marktpolitischen Gründen und aus Qualitätsgründen, ja, halte ich das für eine gute Alternative. Einen Qualcomm-Prozessor habe ich ja schon sehr lange nicht mehr. Also ich habe ja vorher das Honor View 20 gehabt. Das hat einen Kirin 980 Prozessor von Huawei. Ja. Und jetzt war die Frage, was machen? Ja, Snapdragon ist mir eigentlich in dieser Situation zuwider. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt auf dieses Gerät hier gekommen bin. Nicht, dass ich was gegen die Snapdragon-Prozessoren, was die Leistung angeht, hätte. Ganz im Gegenteil. Also gegen den Snapdragon 888 oder gar zu dem jetzt bald erscheinenden 898 hat dieser Prozessor keine Chance. Dass man das klipp und klar sagen muss, der spielt sich im Bereich vom Snapdragon 870 etwa ab. Ja? So um den Dreh herum. Das sieht man auch, wenn man hier jetzt also auf Benchmarks beispielsweise vergleicht. Ja, und ich habe heute auch mal den Geekbench drüber laufen lassen. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe es leider vergessen. Normalerweise mache ich das immer als erstes, wenn ich ein Smartphone bekomme, mache ich die Benchmarks drauf und prüfe das, weil danach ist es nicht mehr aussagekräftig, weil zu viele Hintergrundtasks laufen, die ich auch nicht beenden kann, so einfach, und deswegen sind die dann in aller Regel langsamer als eben vorher, und deswegen, ja, ist ein bisschen blöd. Bei Antutu merkt man das zum Beispiel deutlich, weshalb ich das dann auch gleich ausgelassen habe. Hier bei Geekbench habe ich gesehen, waren die Ergebnisse sogar relativ überraschend. Gut, überraschend gut. Also immer lief das Gerät hier. Moment, ich muss gerade mal gucken. Damit ich euch das mal ungefähr so sagen kann, wo man das Gerät leistungstechnisch einordnen kann. Ja, guck mir gerade das mal an. So, die History. Einmal hatte ich hier Single-Core-Score, maximal 814 und bei Geekbench 5. Ja. Und das ist in etwa, Moment, So, gucken, 800, 814, so. Und das ist in etwa, also das ist zwischen dem Galaxy S20 Plus und dem Galaxy S21 5G. Also das Galaxy S21 5G hat 876 Punkte. Und das Samsung Galaxy S20 Plus hat 589 Punkte. Übrigens, das Galaxy S20 FE 5G hat 780 Punkte und das hat einen Snapdragon 865 drin. Und wie gesagt, dieses Gerät hat 814. Noch interessanter ist die Multicore-Score. Da habe ich ein Maximal, wenn ich also hier die Optimierung für Spiele einschalte, kriege ich 2971 Punkte bei Multicore. Und das ist ebenfalls 2971, habe ich gesagt. So, ja, das ist zwischen dem Galaxy S20 FE 5G und dem Galaxy S21 5G. Ja, 2958 hat das S20 FE 5G und das S21 5G von Samsung hat 2996, das hat 2971, also ziemlich nah beieinander. Und damit kann man eigentlich zufrieden sein. Ja? Die Vulkan Score, also die Punktzahl für den Grafikprozessor speziell, ist mit 4669 auch sogar sehr gut, ausgezeichnet sogar. Und auch die OpenCL-Score mit 5021 geht durchaus in Ordnung. Auch hier liegt es zwischen dem Samsung Galaxy S20 Plus und dem Samsung Galaxy S21 5G. Wie gesagt, damit kann man eben leistungstechnisch durchaus zufrieden sein. Und der Rest, der stimmt auch. Ja. Also zunächst mal, das Pac-Man-Theming ist wirklich gut gelungen. Die Rückseite tatsächlich leuchtet im Dunkeln. Es ist eine schöne Hülle dabei, die auch semi-transparent ist, sodass man das auch noch erkennen kann, das Leuchten, und trotzdem auch noch über Tag hier Symbole, also zum Beispiel die Geistchen da drauf hat, ne? Blinky, Inky und Clyde. Ne? Clyde ist der Ausreißer vom Namen her, ist ganz klar. Schön gemacht. Dualkamera, 50 Megapixel habe ich schon gesagt, und 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Ich habe schon einige Tests gemacht. Ja, also ich kann noch nichts großartig dazu sagen. Ich muss da draußen im Freien noch ein bisschen rumtesten. Die ersten Aufnahmen, die ich gemacht habe, waren okay, waren also durchaus gut. Besser sogar noch als bei meinem alten Gerät, und damit war ich eigentlich soweit sogar zufrieden. Also ich erwarte da jetzt keine großen negativen Sachen. Auch hier gilt natürlich ganz klar, mit einem neuen Samsung Galaxy kommt man damit natürlich nicht an, aber das ist auch nicht Ziel der Sache. Das Gerät ist eben ausreichend schnell, nicht nur ausreichend schnell, sondern sehr, sehr viel schneller. Mein Honor View 20 hat ja alles noch ohne Probleme abgearbeitet, und das hier ist deutlich schneller als das View 20. Und damit denke ich, ist es für die nächsten 3 Jahre, wo Updates zu erwarten sind, absolut, hoffe ich jedenfalls, absolut problemlos. Mal gucken, MediaTek muss sich, was die Updates betrifft, natürlich beweisen, weil auch hier zählt natürlich auch der Prozessorhersteller, ganz klar. MediaTek muss genau wie Snapdragon auch, wie Qualcomm eben auch Updates liefern, sonst kann OnePlus auch keine Updates, komplett Firmware-Updates machen. Ja, also wenn Sicherheitslücken eben bestehen, da muss eben auch der Prozessorhersteller mitmachen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Gerät. Wie gesagt, ich habe keine Bedenken von der Leistungsfähigkeit. Der Dimensity-Prozessor macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck von der Performance her. Das AMOLED-Display ist auch sehr interessant, hat 90 Hertz. Ich habe es gleich mal runtergeregelt auf 60 Hertz. Das kann man nämlich per Einstellung machen und kann dann nämlich noch 2 Stunden extra Akkuzeit rausholen. Nicht, dass man das bräuchte bei dem Gerät, denn damit kommt man locker, aber auch locker über den Tag. Gestern hatte ich das Ding fast den ganzen Tag an und habe verschiedene Sachen installiert und rumgewurstelt dran. Ja. Und ich hatte am Schluss noch über 20% Akku. Also ich weiß gar nicht, mehr hätte man, glaube ich, nicht mehr machen können an dem Gerät am Tag. Ja. Also keine Ahnung. Also vielleicht, ja, zocken. Da geht's bestimmt noch, wird's bestimmt schneller, den Akku entleeren, aber ansonsten bei normaler Benutzung kommt man locker, locker den ganzen Tag durch. Ladegeschwindigkeit habe ich ja schon mal gesagt, ne, 30 Minuten von 0 auf 100% voll. Nicht, dass ich das jemals machen würde. Ich habe Zeit. Aber für die Leute, die keine Zeit haben, es ist möglich. Von daher mache ich mir auch hier mit der Akkuleistung überhaupt keine Sorgen. Das Nord 2 5G ist, was die Verarbeitung betrifft, gegenüber dem alten Nord deutlich im Vorteil. Das haben auch Reviews gezeigt, Banding-Tests und alles Mögliche. Das mache ich natürlich nicht. Die sind doch erstaunlich robust. Habe heute gerade ein Video angeguckt von jemand, der dieses getestet hat und von 1,5 Meter Höhe auf Marmor fallen ließ mit dem Display nach unten. Oh, da habe ich gedacht, okay, jetzt ist das Ding kaputt. Und es war nicht kaputt. Vorsicht, das Teil ist kein Outdoor-Handy und ich würde es auch behandeln wie ein rohes Ei. Ja, aber mit Gorilla Glass 5 vorne und hinten ist zumindest mal, muss man nicht gleich die Superpanik schieben. Ja. Trotzdem, nicht fallen lassen, Leute, nicht fallen lassen. Ihr wisst, ne? Irgendwo ist immer ein kleines Steinchen, ja, und wenn es da drauf fällt, dann geht es eben doch kaputt. Ne? So. Ja, und die Benutzung ist flüssig. Ich bin, was die Benutzung betrifft, auch zufrieden. Das Theming, wie ich schon gesagt habe, ist sehr genial, weil das hört nämlich nicht nur an der Hardware auf, sondern das setzt sich auch fort in der Software, die installiert ist. Sei es jetzt das Eigenpack, die Klingeltöne, die Hintergrundbilder, die kompletten Animationen, Leute, die zum Beispiel ablaufen, wenn ihr das Gerät einschaltet. Auch da ist, ne, Pac-Man allgegenwärtig. Und bei der Einrichtung alleine, da ist man als Pac-Man-Fan ist man total hin und weg, wenn der Glitch dann auf einmal kommt. Ne, und man wird richtig erschreckend gemacht und denkt, oh nein, das Handy, ja nein, das stürzt ab. Ne? Es war nur der Pac-Man-Glitch, ja. Man kann es eigentlich gleich erkennen, wenn man Pac-Man von früher kennt, ja. Aber richtig cool und das macht natürlich damit auch einen Riesenspaß und ich finde, das ist etwas, was auch sehr wichtig für mich persönlich ist. In letzter Zeit gab es eben vielleicht das Realme GT, ja, keine, oder das Blackmagic, das war auch noch sehr, sehr interessant. Aber ansonsten gab es nur wenige Smartphones, die mich so richtig beeindruckten. Ja. Und auch wenn das technisch ja jetzt nicht das Beste ist, was momentan auf dem Markt erhältlich ist, so ist es doch sehr, sehr, sehr gut. Also das ist wirklich, wie soll man das sagen? Flagship-Killer, ja, wurde auch so und so getestet. Warum? Weil es für den Preis absolut alles weghaut an großen Flagship-Geräten, was eben momentan zu diesem Preis erhältlich ist. Das muss man natürlich sagen. Da zum Beispiel denke ich an das Galaxy S20, ja. zersägt das Teil. Galaxy S21 fast so schnell, fast so performant wie das Galaxy S21. Also nicht das S21 Ultra, gell? Nicht falsch verstehen, aber das ist schon mal was. Ja, das ist schon mal eine Ansage, eine Nummer, und deswegen bin ich damit zufrieden. Ja. 256 GB Speicher zusammen zum 12 GB Hauptspeicher rundet das Ganze natürlich ab, so dass ich genug lokalen Speicher habe für alles Mögliche zu tun. Und für die vielen Games, die bei mir natürlich auch drauf landen, ganz klar. Schön, dass es hier auch eine App gibt, die Games Games optimiert. Ja, das wird dadurch gemacht, dass das Gerät in einen, man könnte sagen, so ähnlich wie bei Honor, in einen Turbo-Modus geschaltet wird, ja, wo eben die maximale Leistung abrufbar ist für ohne dass die Apps weiter was tun, ja, sondern tatsächlich stellt das Gerät eben die maximale Leistung zur Verfügung, wodurch eben die Spiele profitieren. Ist es ein Gaming-Phone? Nein, ist es sicherlich nicht. Die Mali GPU, die da drin ist, lässt jetzt nicht mit den Gaming-Smartphones hier konkurrieren. Ja. Das dürfte klar sein, aber auch hier gilt die Prämisse, laufen die momentanen Games alle gut drauf? Ja, ist zu erwarten, dass demnächst ein Spiel rauskommt, das nicht spielbar ist auf dem Prozessor? Nein, so sieht es aus. Gibt es Handys, auf denen man Spiele performanter spielen kann? Definitiv. Ja. Somit haben wir hier ein Gerät. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auf die Schiene gehe. Ja. Also ich wäre jetzt so ich warte jetzt noch, bis der Snapdragon 898 rauskommt und hole mir das dann. Ja, aber hier war eben das Verlangen wegen dem Dimensity 1200 Chipsatz groß und dann noch Pac-Man Edition. Das musste natürlich dazu führen, ja, dass ich dann eben das mache. Übrigens, es gibt wirklich sehr viele Easter Eggs, so wie es beworben wurde. Ich habe noch nicht alle gefunden. Ich muss da wirklich gucken, morgen auf der Webseite. Da ist nämlich eine Liste. Und dann kriegt man hier auch die entsprechenden Easter Eggs verraten. Ja. Eins habe ich schon gesehen, ich habe mich schon geärgert, ich habe schon gedacht, das wäre irgendein Fehler oder so von der Software, weil ich immer in den Screenshots sehe, dass hier oben in dem Uhrzeit-Widget, ja, die Pac-Man, also die Augen von so Geistern zu sehen sind, ne? Also diese Pac-Man, ja, Augen da. Die sieht man nur nach der vollen Stunde, also bei der vollen Stunde. Also wenn da zum Beispiel 18 Uhr steht oder so, dann sieht man die, wenn 18 Uhr 1 steht, sind die Augen weg. Es ist immer nur eine Minute zur vollen Stunde, ja? Und die gucken auch immer in eine andere Richtung. Ja? Sehr faszinierend. Diese Kleinigkeiten, Leute, diese Kleinigkeiten sind's. Ja? Wie gesagt, die Klingeltöne, die Benachrichtigungstöne, alles ist hier im Pac-Man-Style. Also viele Icons sind im Pac-Man-Style gemacht, was mich sehr, sehr freut. Es ist übrigens auch ein Pac-Man-Spiel vorinstalliert, Pac-Man 256. Ich habe zwar schon bessere gesehen, aber das ist ein komplettes Remake mit einem unendlichen Labyrinth sozusagen, ja, bei dem man auch vor dem Glitch flüchten muss, ja, der sich unten da aufbaut. Also muss man richtig aufpassen. Und da gibt es auch spezielle Sachen. Zum Beispiel hat der Pac-Man Laser, mit dem auch die Geister rösten kann und so weiter und so weiter. Also lustig auf jeden Fall. Sie haben da nicht gespart dran an Ideen, ja, für diese Pac-Man Edition. Und das sieht man schon beim Auspacken. Also so eine Verpackung habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben nicht. Es ist der absolute Hammer. Zuerst dachte ich, okay, ja, ist eine schöne Verpackung. Okay, da sieht man Pac-Man drauf, wunderbar. dann mache ich das, mache ich diese Verpackung auf. Dann war das nur so eine Art Hülle, Geschenkhülle sozusagen. Ja. Also innen drin ist ein farbenfroher Druck mit den Geistern von Pac-Man, ja, natürlich. Und da drin ist dann noch eine Verpackung. Und die ist dann schon richtig schön und macht auch einen richtig aufwendiger Eindruck, ja, mit dem Collar Pac-Man-Schriftzug, alles übrigens lizenziert offiziell, das sieht man auch, sind auch die offiziellen Logos und so weiter drauf auf der Packung. Und diese Packung hat dann eben das Gerät in sich, auch die Anleitung, wo auch Aufkleber übrigens dabei liegen, Norton OnePlus-Aufkleber. Das Netzteil ist drin, das sehr, sehr stark ist, um eben diese unglaubliche Aufladegeschwindigkeit zu ermöglichen. Ich glaube, 60 Watt, 65 Watt hat das Teil. Und so entsprechend muss auch das Netzteil sein. Ist richtig schwer, das Ding. Und ein High-End USB-C-Kabel, was ebenfalls gebraucht wird, um die maximale Geschwindigkeit natürlich zu erreichen. Und ja, das alles in der oberen Packung, dann denke ich, Moment mal, sowas, Betrug, ja, die haben doch versprochen, dass eine exklusive Pac-Man-Hülle dabei ist, also ein Case für das Gerät. Was soll das? Ja, Wahnsinn. Dann sehe ich, gucke ich mir die Verpackung nochmal genauer an und sehe ein Geheimfach. Richtig, es gibt in dieser Box noch ein Geheimfach. Das kann man nicht erreichen, wenn man jetzt oben alles rausnimmt, ja, Handy rausnimmt, diese Papphalterung rausnimmt, alles. Man kann es nicht sehen. Ja, und dann zweifelt man schon, oh Mist, ja. Aber tatsächlich, unten ist ein Geheimfach und wenn man das aufmacht, ist dann ein weiteres Fach, wo die Hülle drin ist. Die Pac-Man-Hülle. Richtig genial. Also, Leute, die beste Verpackung für ein Smartphone ever. Wirklich ever. Habe ich nie sowas gesehen. Verrückt. Das freut mich natürlich, weil das macht ja auch eine Special Edition aus. Ja. Auspacken, die einzelnen Sachen sehen. Man hat sich ja nicht umsonst diese Edition geholt. Das heißt, man ist Pac-Man-Fan und dann sind solche Kleinigkeiten eben richtig genial. Ja, und so ging das Teil dann ans Ladenetzteil und natürlich, na, erscheint dann eben der Pac-Man und die Pillen fliegen in seinen Mund, was natürlich symbolisiert, na, jetzt nimmt der Energie auf. Wupp, wupp, wupp, wupp, wupp. Und irgendwann, wenn er dann fertig ist, na, ist das Handy eben vollgeladen. Coole Sache. Und also wirklich, dieses Theming ist richtig gut gelungen. Ja. Also kurz Überblick, ne? 8 verschiedene Wallpapers mit Pac-Man-Bezug, übrigens animiert auch. Wenn ihr das Gerät einschaltet, wird dieses Wallpaper animiert und geht von so einem 8-Bit Block-Grafik-Modus in einen modernen High-End-Grafik-Modus über. Ja. Mit Bewegung, Wahnsinn. Und eben die Ladeanimation, 8-Bit-Style-Icons für einige Stock-Apps von OnePlus eben. Ja. Und eben die Notification und Töne und Ringtones, die da drin sind. Und noch mehr, wie gesagt, da muss ich erst noch gucken, wo stecken die Easter Eggs, wo sind die verborgen. Da ist angeblich noch einiges mit drin. Einiges habe ich auch noch gar nicht rausgefunden. Da gibt es ja so ein Horizon Light. Ja. Wann das aktiv werden soll, habe ich noch keine Ahnung. Auch da muss ich mal gucken. Möglicherweise hat das mit dem Always-On-Display zu tun. Ich schreck da noch ein bisschen zurück davor, weil ich das noch nicht gewohnt bin. Das ist mein erstes AMOLED-Handy. Ja. Das erste, was ich natürlich gemacht habe, ist auf sRGB geschaltet. Also das nennt sich Farbeinstellung mild. Ja? Dann ist das ein regelrechtes sRGB und kein Vielfarben-Bildschirm. Sowas hasse ich ja wie die Pest, wie ihr wisst. Zum Glück ist diese Option ganz einfach zugänglich und auch nicht versteckt oder so, sodass man hier auch tatsächlich echt dann die Bilder so sehen kann, wie sie eigentlich auch gedacht sind. Ja, so ist es. Und ja, zu guter Letzt, ne, ich bin ja so erschrocken, Leute, so erschrocken, als ich den Karton in die Hand genommen habe, denn da hörte ich das Geräusch des Grauens. Das Geräusch von herumfliegenden Teilen in der Packung. Ich habe gedacht, oh nein, oh nein. Okay, das Ding ist Schrott. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Oh, ich wollte ja schon gleich an den Computer rennen und gucken, ob ich hier eine RMA relativ unkompliziert beantragen kann. Aber ich habe dann ausgepackt und habe dann gesehen, was hier rumfliegt. Es war eine zusätzliche Packung mit dem natürlich zur Special Edition gehörenden, so ein kleines Geschenk. Ein Halter, ein Pac-Man-Halter. Und dieser Pac-Man-Halter ist aus Lego-Steinen. Und ja, man muss ihn selbst zusammenbauen. Habe ich noch nicht gemacht. Werde ich demnächst tun. Ist natürlich ein doppelter Spaß, ne? Weil Lego und ne, 8-Bit und Retro und Pac-Man und das passt alles. Das ist alles stimmig. Und dann habe ich auch noch einen tollen Halter für dieses Gerät. Cool. Also so soll es sein. Preis 529 Euro. Aber Trick. Wenn ihr eins haben wollt, dann und ihr seid noch nicht OnePlus Community Member. Sonst ich meine, könnt ihr vielleicht auch eine andere E-Mail-Adresse nehmen zum Anmelden, ne, einen neuen Account erstellen. Dann bekommt ihr einen Gutschein. Und diesen Gutschein über 30 Euro könnt ihr einlösen, wenn ihr etwas kauft, was über 500 Euro kostet. Also kauft ihr das Teil für 529, kriegt 30 Euro abgezogen und ihr zahlt nur noch 499. So habe ich das tatsächlich gemacht. Und bam! Nicht schlecht. Übrigens, nach der Bestellung kriegt ihr sogar noch einen anderen Gutschein für einmal kostenlos, ohne Versandkosten, also Zubehör zu bestellen. Ja. Und den kriegt ihr auch noch zusätzlich. Ja, das ist doch fantastisch. Ich bin begeistert von diesem Angebot, weil für 499 Euro für ein Gerät mit der Performance, mit der mit dem Theming, also Pac-Man Edition, ja, MediaTek-Prozessor, cool. Also ich bin erstmal sehr, sehr positiv gestimmt und das ist ja am Anfang von einem Gerät, was 3 Jahre halten soll, auch ziemlich wichtig. Habe ich schon von der leuchtenden Hinterseite gesprochen, von dem Gerät? Ja, kurz, ne? Aber Leute, das ist wirklich so. Also das ist nicht jetzt elektrisch beleuchtet oder so, sondern das ist nachleuchtend. Das ist so eine, nennt man das Phosphorschicht, ja, mittlerweile ist es kein Phosphor mehr. Also das ist eine nachleuchtende Schicht. Wenn also Licht drauf fällt, besonders UV-Licht bzw. Sonnenlicht, ja, und dann lädt sich das auf und dann leuchtet es noch einige Stunden nach. Und das leuchtet wirklich nach. Und dann offenbart sich ein sonst unsichtbares Labyrinth, ja, wo auch ein Nordschriftzug mit eingebunden ist. Der Pac-Man, der über Tag zu sehen ist, verschwindet und ihr seht nur noch dieses Labyrinth mit diesen Leuchtfarben in grün, übrigens, leuchtend grün. Das ist genial. Fantastisch. Und ich liebe ja solche Spielereien, ja, die so außergewöhnlich sind und deswegen ist es natürlich gleich wunderbar. Und meine einzige Befürchtung war, dass durch die Hülle man dieses Leuchten nicht sieht. Ja, es wird etwas abgeschwächt, aber trotzdem kann man das immer noch erkennen, das Labyrinth quasi durch die Hülle. Wunderbar. Ich finde das alles sehr, sehr, sehr stimmig, sehr, sehr, sehr schön und die ersten Tests hier, das ist wahrscheinlich viel, viel wichtiger als jetzt hier die, wie schön und toll das Handy von der Aufmachung her ist. Die ersten Tests sind sehr, sehr gut. Die Software läuft, wie gesagt, sehr performant. Die Games funktionieren. Bisher habe ich probiert Bubs Puzzle Blast, Birdie Crush, Pac-Man 256. Ich habe mit Geekbench getestet, mit eben diesen genannten recht guten Werten. Ja. Auch meine Spezialprogramme laufen. Your Way Health habe ich mir natürlich installiert für meine Uhr. Auch das läuft wunderbar. Raspi Check für meine Raspberry Pi zu steuern. Auch das ist wunderbar drauf. Die Galerie übrigens gefällt mir sehr gut. Fairmail läuft auch. Ihr müsst, wie bei den meisten Handys heutzutage, solche Sachen wie eure Messenger und zum Beispiel Fairmail, E-Mail-Programm, ja, müsst ihr die Freigabe erteilen, dass da keine Akkuoptimierung gemacht wird. Schon schießt euch das Gerät immer diese Apps ab und dann bekommt ihr zum Beispiel keine Mails mehr oder sonst was. Aber das ist heutzutage ehrlich gesagt normal. Finde ich zwar schade, ist aber so. Akkuoptimierung ist wohl nicht ganz so, nicht ganz so wichtig mehr. Ja. dass auch die Apps eben funktionieren. So, die Galerie, wie habe ich eben gesagt, ja, ist also sehr, sehr schön gelungen. Die werde ich auch nutzen. Das war mir auch wichtig, weil ich Google Fotos nur noch zum Sharing von Bildern nutze und nicht mehr zum Sichern oder Ähnliches. Da habe ich ja hier meinen NAS-Server, der auch da schon gleich mit SMB Sync 2 verbunden ist. Und auch Mixplorer läuft hier wunderbar drauf. Also da gibt es nichts, was jetzt negativ aufgefallen ist. Die Alexa-App habe ich ebenfalls drauf, funktioniert. Ansonsten, also alles, was ich bisher probiert habe, hat einwandfrei geklappt mit der Geschichte. Google Pay funktioniert natürlich auch. Das war natürlich auch wichtig, weil das ist so die wichtigste Google-App für mich geworden. Sonst kann ich eigentlich alles ersetzen. Hier drin wirklich alles. Aber eben Google Pay, das brauche ich. Sonst kann ich mit dem Smartphone nicht bezahlen. Natürlich ist hier auch NFC drin und ist zertifiziert, sodass das auch ohne Probleme möglich ist. Auch die Payback-App läuft hier wunderbar. Und so soll das eben auch sein. Ich habe auch keine großen Probleme jetzt erwartet damit, aber trotzdem. Die Wetter-App, die integriert ist, gefällt mir auch schon mal sehr, sehr gut. Auch da war ich ein bisschen verwöhnt von dem, was Huawei bietet, aber das ist auch sehr, sehr schön gemacht. Und die integrierte Uhr ist ebenfalls so, ja, ziemlich Standard. Ja, und hat alles drin, Stoppuhr, Timer, Weltzeituhr und Weckerfunktion natürlich mit eben den entsprechend einstellbaren Zifferblättern und. Ist alles wunderbar drin. Übrigens, lustige Geschichte, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich eine Android 11 Sache. Ich hatte ja vorher nur Android 10, von daher hat mich das jetzt verwundert, dürfte aber wahrscheinlich vom Android her stimmen. Also, ihr könnt den Stundenzeiger nehmen und verschieben und könnt dann sehen in eurer Weltzeituhr, wo dann welche Uhrzeit ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier von 6.15 Uhr auf 9.15 Uhr gehe, ja, dann sehe ich also 9.15 Uhr ist dann in Tokio 5.14 Uhr, also 21.15 Uhr bei uns, 5.14 Uhr in Tokio. Ne? So. Und also das ist quasi, so wie ich den Finger bewege, wird in Echtzeit dann hier meine, die Uhrzeit in den jeweiligen Städten, die ich hier eingetragen habe, angezeigt. Ja, somit kann man dann eben auch gleich sehen, ja, okay, um 12 Uhr oder um 1 Uhr ist dort so und so viel Uhr und dann weiß man Bescheid, ob man auch stört oder nicht. Ja, Also auch wer Bedenken hat wegen Videos, das hat eine Zertifizierung, also ist auch bei Netflix und bei Amazon Prime Video Full HD möglich, ja, kein Problem. Und damit ist eben auch dieses gelöst. Übrigens, was ich ganz, ganz besonders toll fand, dieses Gerät hat Unterstützung für Dolby Atmos und für 360 Reality von Sony, ja, was natürlich wieder mal mein Favorit ist. Ja. In der Beschreibung steht drin, dass es auch LDAC-Codec hat. Ich bin wirklich noch nicht dazu gekommen, das Headphone zu verbinden, aber ich gehe mal davon aus, dass das dann auch stimmt. Jo. Ich glaube, ich mache jetzt auch mal an der Stelle von dem Handy jetzt Schluss. Das ist schon eine halbe Stunde, quatsche ich schon darüber. Es wird sicherlich noch ein oder andere Sachen, Tricks oder Infos in der nächsten Sendung geben. Ja, klar, weil da werde ich schon natürlich jetzt noch intensiv damit rumwursteln und dann mal gucken, was sich da alles noch so ergibt. So, und dann komme ich jetzt aber auch mal zu den weiteren News oder ja, Infos. Das Realme GT Neo 2 ist in Europa jetzt offiziell erschienen. 450 € ist der Startpreis dafür, was gar nicht so schlecht ist. Für 8 GB 128 GB Speicher. 550 € kostet die 12 GB 256 GB Speicherversion. Leider ist das jetzt nicht das Realme GT Neo 2T, ebenfalls mit dem MediaTek-Prozessor, sondern das hier hat den Moment, Snapdragon 870. Der ist nicht schlecht, ist auch relativ performant. Also der steht dem MediaTek nichts nach, ist aber halt eben ein Snapdragon. Ja. Die anderen Werte von dem Gerät sind recht gut. Ja. Für diese 550 Euro beispielsweise eben dann, ich rede jetzt mal von dem 12 GB 256 GB Modell. Ja. Und es gibt drei Farben: Neo Grün, Neo Blue und Neo Black. Ja? Und jetzt müssen wir mal gucken: 6,62 Zoll AMOLED-Display, 120 Hz Refresh-Rate, 600 Hz Touch-Sampling, 5G natürlich, 5000 mAh Akku, ebenfalls mit 65 Watt Fast-Charging. Ja? Auch hier 100% in etwas über 30 Minuten. 64 Megapixel Hauptkamera mit 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera auf der Rückseite. Und in Europa kommt das Ganze gleich mit Realme UI 3.0, ja? Was auf Android 12 basiert. Also habt ihr gleich das neueste Betriebssystem drauf. Und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Momentan eben quasi frisch auf den Markt gekommen. Es gibt sogar schon Angebote für den Black Friday. Also wer Glück hat, der kriegt das 12 GB, 256 GB Modell für 100 € weniger. Also das heißt für 450 €, das ist der absolute Wahnsinn, dass der Preis. Da gibt es eigentlich nur eins zuschlagen. Ja. Jetzt fragt ihr, warum habe ich das nicht getan? Erstmal ist das keine Pac-Man Edition und zweitens habe ich meine Bedenken wegen den Updates. Realme und 3 Jahre Update, dem Braten traue ich nicht so ganz und das sagt Realme auch nicht. Haben die noch nie gesagt, dass sie 3 Jahre Updates bringen, aber zum Glück hat das OnePlus gesagt. Und deswegen war eben da die Überlegung, weil ehrlich gesagt, das war das erste Mal hier, dass ich mir ein Handy gekauft habe. Und wollte eigentlich gar kein neues. Ja, weil das Honor View 20 immer noch so gut ist, dass ich kein neues gebraucht hätte. Das Problem ist nur, dass es jetzt auch schon seit Monaten, also schon seit vom stimmt nicht ganz seit Monaten, aber vom Sicherheitspatch her bin ich bei Juli. Und da kommt jetzt nichts mehr. Und das ist mir zu haarig. Ja, da. Das mache ich nicht. Das kann man nicht machen, guten Gewissens meiner Meinung nach. Und da braucht man Neues. Leider. Ne? Ich habe ja eine Zeit lang überlegt mit dem Fairphone. Da war aber eben die Leistung dann doch nicht ausreichend, bin ich zum Schluss gekommen. Und Ja, deswegen eben das. Und da, ich sage ja, Pac-Man hat dann das, war dann das Zünglein an der Waage. Da musste ich. Ja, Google hat das Pixel Fold gefoldet. Also das heißt, die haben das Teil abgesagt. Das kommt jetzt doch nicht raus. Offenbar war das eben nicht geeignet für den Massenmarkt. So war wohl die Aussage. Und deswegen bringen die das jetzt nicht raus. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt kommt, vielleicht irgendwann 2022. Aber momentan waren die wohl in letzter Minute der Meinung, das Teil ist nicht geeignet für den Markt, für den Massenmarkt. Und das heißt für mich, es ist genau dieses Display-Problem nicht gelöst worden, was ich schon gesagt habe. Und ich bin froh, dass Google das erkannt hat und nicht sowas rausbringt, wie zum Beispiel das Galaxy Z Fold, für unglaublich hohe Preise, dass man dann mit dem Fingernagel kaputt machen kann. Auch aus Versehen. Das geht so nicht. Und ich verstehe nicht, wie sowas überhaupt auf dem Markt erscheint. Ja, das ist unglaublich. Deswegen halte ich die Entscheidung von Google für beachtenswert und richtig. Ja, Gratulation an Google. Besser zurückstecken, wenn man merkt, nee, das ist nichts, die Leute würden uns platt machen, ja, mit schlechter Presse, wenn wir den Geräten anbieten würden, die man bei der normalen Benutzung kaputt machen kann. Das geht so nicht. Übrigens ist es auch sehr, sehr fraglich, ob da, weil Google ist ja immer Zielscheibe für alle möglichen Bürgerrechtler und ja, Regulationsbehörden und so weiter und so weiter. Also ich glaube nicht, dass die froh würden, wenn die sowas auf den Markt bringen würden. Da wird es bestimmt heißen, bei Samsung macht es anscheinend keiner, aber bei Google wird es garantiert heißen, das ist nicht legal, sowas auf den Markt zu bringen, weil wir haben ja hier auch Garantiegesetze EU-weit, ja, die besagen, dass Mängel, die beim Kauf bestanden, also bauliche Mängel, die beim Kauf bestanden, ja, eben unter diese Garantie fallen. Von daher wären alle Geräte von Google und übrigens meiner Meinung nach auch von dem Samsung Galaxy Z Fold, ja, wären dann defekt. Bei Kauf defekt. Laut Definition. Also das war vielleicht auch noch eine Überlegung, kann ich mir gut vorstellen, die Google gemacht hat. Wenn man eben im Fadenkreuz steht, muss man eben aufpassen, was man macht. kurz, Samsung beginnt mit dem Ausliefern von der One UI 4 Version mit Android 12 für die Galaxy S21 Familie. Da waren sie halt relativ schnell, das muss man lassen. Und auch hier natürlich toll gemacht von Samsung, dass es diesmal nicht auf die lange Bank geschoben haben. Das hat man aber auch schon in den letzten Jahren gemerkt, bei den Top-Modellen lässt sich Samsung nicht mehr lumpen, sondern bringt relativ schnell die Updates raus, was sehr, sehr gut ist. Das müssen sie es nur noch bei ihren Mid-Range-Produkten machen. Dann wäre die Sache eigentlich recht gut. Xiaomi 12 Ultra ist enttarnt worden sozusagen. Ja, und zwar wurde das durch die TINA geschleust. Ja, also das ist so diese Regulierungsbehörde, so ähnlich wie die FCC in den USA. Und wie heißen die eigentlich bei uns? Ja, Schande. Ich weiß, ich kenne alle möglichen, aber unsere kenne ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da ist es durchgegangen und das sind natürlich grundsätzliche technische Daten eben sichtbar geworden. Und einiges hat man gesehen. Also Snapdragon 898, der übrigens jetzt Snapdragon 8 irgendwie, was, wie heißt der? Zeige ich das nachher. Da gab es nämlich jetzt auch noch ein Problem, ja. jedenfalls. Mit diesem Prozessor, ja genau, Snapdragon 8 Gen 1. So heißt der jetzt übrigens offiziell. Also Snapdragon 898, der Name ist Geschichte. Ja, da heißt jetzt Snapdragon 8 Gen 1. Ja, und die anderen Hersteller sind nicht müde, ebenfalls ihre Prozession umzunennen, aber dazu später. Oh Gott. Immerhin, also das Erscheinen von Xiaomi 12 ist also bei dieser Behörde ist natürlich jetzt ein deutscher Hinweis, es geht's bald rund. Ja, und deswegen denke ich, wird es nicht mehr lange dauern, bis mehr genauere technische Daten, die auch wirklich aussagekräftig sind, dann haben. Ja. So, dann jetzt gucken wir noch weiter. Sony bringt eine neue Version von der PS5, von der PlayStation App, PS Remote Play, genau, für Android raus, die Android 12 kompatibel ist und den PS5-Controller ebenfalls voll Android 12 kompatibel macht. So kann man das dann wunderbar nutzen mit PS Remote Play, wer nicht weiß, was das ist. Mit der PS Remote Play kann man auf dem Smartphone mit der PlayStation 5 spielen. Das heißt, die PlayStation 5 streamt sozusagen die ganzen Sachen auf das Smartphone und man kann tatsächlich spielen auf dem Smartphone, ja, an der PlayStation 5, die dann eben die ganzen Rechenaufgaben übernimmt und das Teil geht auch über die Netzverbindung nach draußen. Ja. Klar, im Wi-Fi selbst ist es besser. Das heißt, wenn man zum Beispiel PlayStation, da steht ja bekanntlich im Wohnzimmer, ne? Und ja, wenn man nicht alleine wohnt, dann kann es sein, dass jemand ja, nicht lustig darüber ist, dass man den ganzen Tag das TV blockiert, für Battlefield 2042 zu spielen. Also mein Rekord waren 16 Stunden, habe ich gespielt an einem Tag. Ne? Yeah. ja, und dann kann man zumindest mal, ne, die also kurzzeitig, ja, die Remote Play App starten auf dem Smartphone, den Controller mit dem Smartphone verbinden, das geht eigentlich automatisch, und dann weiterzocken auf dem Smartphone. Die PlayStation bleibt an, aber da kann man umschalten, ne, braucht man eben auf dem Fernseher nichts mehr zu sehen. PlayStation bleibt an und man kann zocken. Das ist ja absolut genial. Also, richtig fantastisch. Also im Prinzip das, was die Switch immer so gezeigt hat, ne? Und man macht das in der Dock, dann kann man am TV spielen und man nimmt es raus und dann kann man weiter zocken so. Das geht eigentlich auch mit Android-Gerät und der PlayStation 5. Ging, glaube ich, auch mit der PlayStation 4 schon, aber irgendwie wollte es keiner wissen. Ne? Also ich meine, das ist irgendwie total genial, die Funktion. Absolut. Und stellt euch mal vor, jetzt habt ihr die Power von der PlayStation 5 auf eurem Smartphone. Yay. So, dann haben wir noch was. Moment, wo haben wir es denn? Hier, genau, ja. Also kurz mal, ne? Was so diese Haltung zu, also gegen Huawei und dem Ausbau der 5G-Netze durch Huawei den USA und der Rest der Welt, die da zum größten Teil mitgezogen sind, gebracht hat, ist, die chinesischen 5G-User machen 80% von allen 5G-Nutzern aus auf der ganzen Welt. So. Und wenn ihr jetzt sagt, na und, dann sage ich euch eins: So verliert man den technischen Anschluss. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt und es ist schlimmer, als ich gedacht habe. Willkommen im westlichen Entwicklungsland, wo wir 5G als was Besonderes empfinden, während die anderen Länder, die fortschrittlichen Länder, schon an 6G arbeiten. Ja, 6G. Motorola Edge 30 Ultra und Edge S30 sind ebenfalls durch die TENA, ja, so heißen die, ich weiß nicht, was bedeutet das eigentlich, egal, geschleust worden. Und das war eine Überraschung, meiner Meinung nach, denn ich glaube, ich kann sagen, Motorola ist zurück im High-End-Smartphone-Business. Das Edge 30 Ultra hat einen Snapdragon 898 Prozessor an Bord, wenn es rauskommt. Ist also eins, also gehört dann mit zu den schnellsten Geräten auf dem Markt. Er hat ein 6,67 Zoll OLED-Screen mit FHD Plus Auflösung und 144 Hertz Refresh Rate, HDR 10 Plus. Es gibt Versionen mit 8 und 12 GB RAM und bis zu 256 GB Storage. 4700 mAh Akku mit 68,2 Watt, was ist das für eine Angabe, Fast Charging, also auch ziemlich schnell, das heißt voll in 35 Minuten. Und es hat eine Triple-Kamera drin, zweimal 50 Megapixel und zweimal und einmal 2 Megapixel und eine 60 Megapixel Front-Facing-Kamera. Das ist ja, da haben wir, ich glaube, das ist Rekord. Also Selfie galore. Ne? Ja, und dann haben wir noch das Motorola Edge S30. Das hat ein größeres Display, 6,78 Zoll mit 120 Hertz Refresh Rate. Ein Snapdragon 888 Plus. Ja, also eine Nummer kleiner von der technischen Ausstattung, aber eine Nummer größer vom Display. 108 Megapixel Hauptkamera mit 10-fach optischen Zoom. Also ich würde sagen, das ist das Kamera-Phone. Das ist nicht unbedingt schlechter als das Motorola Edge Ultra, sondern das dürfte speziell für Leute sein, die das meiste von der Kamera wollen. Ja, aber da wird es natürlich auch noch dann eben genaue Tests geben, wenn das auf den Markt kommt. Das Design ist 0815. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das finde ich zwar ein bisschen schade, aber ich finde es gut, dass Motorola hier sich wieder auf den Top-Markt besinnt. Und die Preise ist natürlich hier noch nicht auszumachen, ganz klar. Billig wird es nicht, aber wenn die deutlich die Konkurrenz unterbieten können bei diesen neuen Generationen von Geräten, dann könnte Motorola sich hier schnell wieder zurückmelden. Ja, und ZTE hat gleich mal einen Rekord aufgestellt. Die haben das erste Gerät mit theoretischen 20 GB RAM. Theoretisch deswegen, weil es wieder 2 GB virtueller Speicher ist, was natürlich totaler Blödsinn ist. Aber 18 GB ist ja schon mal gut, denn es ist auch das erste Smartphone mit 18 echten Gigabyte RAM. Cool. Und damit auch genug Hauptspeicher vorhanden ist, ist 1 TB interner Speicher mit drin. Leute, das, so soll das sein. Das nenne ich modern. 1 TB Speicher, so soll das sein. Ja, ich meine, hallo, 1 TB Speicher, das hat halt jede Spielekonsole. Ja, jedes Spielgerät hat 1 TB Speicher. Ja? Also das ist doch, warum? Ja, da hat man ein Smartphone, wo man alles damit macht, ja, sein ganzes Leben hängt nur noch an einem Smartphone, ja, und was macht man? Man hat weniger Speicher als das Spielgerät daheim. Super. Aber hier, die haben dann sind diesem Trend entgegengegangen mit dem ZTE Axon 30 Ultra 5G, 18 GB RAM, 1 TB Speicher, let's rock, kann ich da nur sagen, Wahnsinn, ja, so, und jetzt denkt ihr bestimmt, naja, klar, man, ja, das ist teuer, ja, es ist teuer, aber setzt das mal in Relation, ja, zu anderen Herstellern, und dann werdet ihr sehen, dass eben die absolute Top-Version mit 1097, beziehungsweise halt, nee, die Top-Version ist $1,254, ja, eben noch in Relation ist zu dem, was die anderen Hersteller bieten. Ja. Ist natürlich viel zu teuer, also ich würde so viel Geld nicht ausgeben für ein Smartphone trotzdem, aber der Weg ist richtig, ja, und vielleicht animiert es auch andere Hersteller, bald auch höhere Ausstattung zu bringen zu etwas vernünftigeren Preisen. Ja, es ist alles, geht langsam voran, ja, und deswegen macht sich das dann auch immer nur schrittchenweise bemerkbar, so wie MediaTek. Ja, bei MediaTek. Auf einmal hieß es, der Dimensity 2000 kommt nicht. Wow. Ne? Ich so, Schock. Shocking. Ja, das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Ja, und dann kam natürlich klar die Aussage von MediaTek. Er heißt jetzt Dimensity 9000. Ist der erste 4-Nanometer oder das erste 4-Nanometer Mobile Chipset und kommt 2022 auf verschiedene Flaggschiff-Geräte von verschiedenen Herstellern. Ja. Klar, die schlecken sich jetzt alle die Finger danach. Und das Teil ist wirklich der absolute Hammer. Also MediaTek, Leute, das könnt ihr euch merken, die werden die Führung in den High-End-Prozessoren übernehmen, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn, also ich sag mal, dieser Artikel hier bei GIST China war wirklich sehr interessant. Top 10, ja, World First für diesen Chip, also zum ersten Mal auf der Welt, ja. 10 Dinger, ersten Mal auf der Welt. Ja, also Top 10, vielleicht gibt es da noch mehr offenbar. Ja. Also die Top 10 ist der erste 5G-SoC mit 4-Nanometer Fertigungsprozess, der erste 5G-SoC mit Cortex X2-CPU, der erste 5G-SoC mit Mali G710 GPU, der erste 5G mit LPDDR5X-RAM mit bis zu 7500 Megabit. Bit pro Sekunde, ne, oder Megabyte, ne, Megabyte pro Sekunde, ja, Wahnsinn. Dann das erste 5G-SoC mit Unterstützung von 320-Megapixel-Kameramodulen. Boah! Das erste 5G-SoC mit Unterstützung von 3Cam, FreeCam, FreeExp, 18-Bit-HDR-Aufnahmen. Das erste 5G-SoC, ja, mit, ich bin schon total weggebeamt, ja, mit 8K AV1 Video Playback. Ihr habt es richtig gehört. 8K. Here we go. Und das erste 5G-SoC mit Downlink Unterstützung für 3x100 MHz Free Carrier. Ja, das heißt also, aus drei verschiedenen Netzen kann da gebündelt werden. Das ist der Wahnsinn. Und das erste 3GPP R16 Uplink, die erste Uplink-Erweiterung und natürlich auch das erste 5G-SoC, das Bluetooth 5.3 unterstützt. Also, wenn das kein Rekordprozessor ist, also Snapdragon, zieh dich warm an, Qualcomm. Zieh dich warm an. Das ist der absolute Hammer. Irre. Irre. Ich bin richtig weggebeamt. Natürlich wird es noch eine Zeit lang dauern. Ja, wie gesagt, 2020 wird der auf den Markt kommen. Bis dorthin ist auch der Snapdragon 898 da. Auf jeden Fall. Aber das dürfte jetzt schon klar sein. Hier gegen den Dimensity 9000 ist kein Kraut gewachsen. Wie ich letzte Woche schon berichtet habe, hat er die 1 Million Score bei AnTuTu V9 geknackt. Ja, ist echt irre sowas. Also da werden wir noch einiges davon hören und das wird hier einigen Leuten bei Qualcomm schlaflose Nächte bereiten. Da bin ich wirklich sicher. Und die Medienlandschaft, die hat auch sehr euphorisch reagiert. Also die überall waren Meldungen drin, egal ob bei chinesischen, amerikanischen oder europäischen Newsseiten über den MediaTek Dimensity 9000 äußerst positiv und äußerst gespannt. Also man ist recht richtig weggebeamt worden. Übrigens hat MediaTek ein Feuerwerk an Ankündigungen gemacht. Die möchte ich gar nicht erst alle vorstellen. Es gibt auch noch einen Dimensity 7000er Prozessor für etwas, also für Midrange-Geräte. Und die haben sogar einen Prozessor herausgebracht, speziell für TV-Geräte. Also MediaTek trumpft hier wirklich auf ohne Ende. Dies ist wirklich ein Umbruch und ich glaube, 2022 wird das Jahr von MediaTek. Definitiv. Da ist richtig was los. Und ich bin da natürlich war begeistert. Natürlich. Hätte ich vielleicht vorhin dazu sagen sollen, aber Motorola hat noch was Neues rausgebracht. Hat nichts mit dem Dimensity zu tun, auch nichts mit Telefon, sondern mit einer Smartwatch. Genau. Die Moto Watch 100. Ja, und das soll 2 Wochen Akkulaufzeit bringen und nur $99 kosten. Ja, man darf natürlich jetzt keine großen Sachen erwarten. Also ich erwarte jetzt nicht, dass hier ein besonders genauer Heartrate-Monitor drin ist, geschweige denn mit EKG, Einkanal-Messung. Das ist auch nicht drin, aber es ist trotzdem für den Preis angemessen, ja, dass sich das überlegt, das ist wirklich nicht übel und das lässt natürlich auch hoffen, dass die Smartphones jetzt auch ein Preiskracher werden, weil die Smartwatch hier ist meiner Meinung nach ein Preiskracher. Ja. Die ist aus Aluminium, es gibt mehrere Farben und es ist 5 Atmosphären wasserdicht, also 5 ATM. Ja, hat übrigens auch GPS, GLONASS und Beidou mit an Bord, auch Bluetooth 5.0. Das heißt, man hat auf dieser Uhr für unterwegs auch einen vollen GPS-Support, ohne dass das Handy quasi dabei ist. Nicht übel. Ja. Die Batterie, also die Akkulaufzeit ist auch, wie gesagt, mit 2 Wochen sehr beeindruckend. Hat einen Always-On-Modus. Ja, da wird es sicherlich keine 2 Wochen halten, aber trotzdem. Ne? Von daher ist das schon mal eine ganz, ganz interessante Sache. Es wird kein Wear OS drauf haben, natürlich wie die meisten Smartwatches nicht drauf haben mittlerweile, sondern ein eigenes proprietäres System, das eben speziell für diese Anwendung gedacht ist. Und das dürfte eben wie immer mehr so mit für sportliche Betätigung sein und eben ganz normal Uhr, ja. Und das ist eben ja, auch okay, finde ich. Man muss nicht alles machen können, was man eh nicht braucht. Ja, das ist manchmal eben zu viel. Und da ist dann eben $99 für so eine Uhr der absolute Hammer, finde ich. Ja. Ich hoffe nur, dass es genug Watchfaces gibt zum Wechseln. Die Honor Watch war ja da sehr, sehr gut oder ist da sehr, sehr gut. Also da tue ich noch heute neue Watchfaces runterladen, kommt immer wieder was Neues, Fantastisches raus und gar nicht so übel. Ah, das predigt so meine Lust, ne? Am besten alle Uhren der Welt zu haben und ich kann ja trotzdem nur eine am Tag anziehen. Ne? Ja. So kann ich mehrere anziehen. Ne? Also ich wechsle einfach nur ne? Das Watchface so mehrmals am Tag. Ne? Ja, tja, das seht ihr mal. Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, ne, Huawei sucht einen Weg, um die Exportbeschränkungen zu umgehen und sie haben wohl einen gefunden, denn Achtung, haltet euch fest. Tschüss, Huawei und hallo, TD-Tech. Also alles wird jetzt unter dem Namen TD-Tech verkauft. Das sind im Prinzip die Huawei Smartphones, Wearables und weitere Geräte. Und die werden unter TD-Tech verkauft und bis jetzt ohne Exportbeschränkung. Oder Importverbote von den USA. Ja, muss jetzt erst wieder durch. Ne? Und jetzt, ich würde sagen, jetzt beginnt das Katz-und-Maus-Spiel. Jetzt wird natürlich recht schnell probiert, da bin ich mir ziemlich sicher, TD-Tech zu bannen. Vielleicht auch nicht, weil es ist ja jetzt die Biden-Administration. Ne? Der ist nicht ganz so verrückt wie. Ne? Also vielleicht lässt das dann einfach. Damit dieser Handelskrieg nicht immer weitergeht. Und dann können die sagen, ja, hier seht ihr, wir haben Huawei kaputt gemacht. Ne? Aber jetzt ist halt TD-Tech da, aber das muss ja niemand sagen. Ne? Genau. Aber das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn das quasi das Know-how von Huawei eben jetzt unter TD-Tech frei verkauft werden kann. Und damit wäre dann auch der Gerechtigkeit Genüge getan. Gut, Google Play Store bekommt ein Update und zwar in optischer Hinsicht, ja, ein neuer Look kriegt das der Play Store verpasst und offenbar haben das auch sich einige herbeigesehnt und es würde auch besser natürlich passen zu dem neuen Material U. Das alte Design würde da jetzt nicht mehr so richtig dazu passen, meiner Meinung nach. Und von daher ist es natürlich richtig, dass der jetzt auch ein Update bekommt. Ja. Genaueres dann in den nächsten Tagen natürlich. Ja. Achso, ja, vielleicht sollte ich noch mal sagen, also es geht hier hauptsächlich um die Play Store Website-Version. Ja. Die App ist ja meines Wissens nach unter Android 12 eben noch angepasst. Ja, und schon in dem neuen Design, wenn ich das richtig weiß. So, mal gucken. Eins vielleicht noch, das hätte ich ja vorhin fast vergessen, zum Dimensity 9000, damit überhaupt keine Gerüchte aufkommen. Ja, hier habt ihr es gehört, wenn ihr jetzt irgendwo lest, ne, das wird garantiert kommen. Garantiert fängt die Qualcomm-Marketing-Maschinerie an, um den hier schlecht zu machen, ja, den Dimensity-Prozessor von MediaTek. Werdet ihr hören, dass der ja sowieso nicht richtig funktioniert, weil der nicht alle Frequenzen kann. 5G-Frequenzen. Ja, aber das gilt nur für die USA. Meiner Meinung nach ist das ein richtiger Seitenhieb. Ja, man hat sich hier wenig drum gekümmert, um die USA, sondern um den Rest der Welt, inklusive China. Also endlich mal Europe im Vorteil. Ne? Ja, ja. Also, wenn ihr das hier lest, das ist für uns vollkommen irrelevant. Es geht darum, um die sogenannten Sub-5G, Entschuldigung, Sub-6 oder Sub-6 Gigahertz Bänder, ja, die werden von MediaTek unterstützt. Aber in den USA gibt es sehr viele andere Provider, die eben 5G in einer anderen Frequenzbereich nutzen. Das trifft für uns nicht zu. Und deswegen ist der Dimensity 9000 für uns natürlich ideal, aber nicht für die US-Amerikaner. Ja, da könnte es in einigen Gebieten könnte es da Probleme geben. Nämlich genau dann, wenn eben nicht die Sub-6-Gigahertz Netze verwendet werden. So sieht es aus. Also, um dem Gerücht gleich vorzubeugen, nein, der MediaTek kann alle Frequenzen, die für uns in Europa und den meisten Rest der Welt verantwortlich sind oder zur Verfügung stehen, wird das funktionieren. Wenn man in den USA in bestimmten Gebieten wohnt, ist es vielleicht nicht ganz so toll. Ja? Und deswegen wird garantiert dieses Gerücht aufkommen. Aber ich denke, hier hat, das ist so eine Breitseite, meiner Meinung nach, Richtung USA. Ihr wollt uns nicht, dann wollen wir euch auch nicht. Das heißt, die Leute in den USA müssen sich dann mit einem langsameren, ja, ich sag mal minderwertigeren Prozessor zufrieden geben, während der Rest der Welt dann eben den MediaTek damit die 9000 voll nutzen kann. Cool. So, und eins werde ich noch verlinken, nämlich wie man vorinstallierte Apps ohne Root-Zugang trotzdem deinstallieren kann. Es geht für die meisten Apps, also für fast alles, sogar System-Apps. Aber bitte passt auf, da müsst ihr genau aufpassen, was ihr deinstalliert. Wenn ihr das Falsche deinstalliert, könnt ihr euch euer Gerät so weit zerschießen, dass ihr ein Werksreset machen müsst. Ja? Passt auf, keine gute Idee, auf einem Google-Handy den Play Store beispielsweise zu deinstallieren. Dann funktionieren eben essentielle Sachen von dem Smartphone nicht mehr und ihr habt auch keine Möglichkeit mehr, den nochmal zu installieren, außer eben mit einem Werksreset. Also passt auf. Ja. So, und aber es gibt viele andere Apps, die man vielleicht nicht will. Ja, ich denke da zum Beispiel an Notizen-Apps. Und viele Hersteller von vielen Handys sperren ihre eigenen Apps, damit man die nicht deinstallieren kann, oder die haben mit Google irgendwelche Verträge und zeigen dann und machen dann eben diese Google-Apps noch nicht mal mehr deaktivierbar. Das ist leider etwas, was ich bei dem OnePlus gesehen habe. Ich kann die Google-Apps kann ich nicht deaktivieren. Ich kann sie nicht deaktivieren. Das heißt, hier muss ich drauf zurückgreifen und zum Beispiel dieses unsägliche Google Messages, ja, endgültig von meinem Smartphone zu entfernen, ja, dann werde ich das so machen. Da muss man über die ADB-Shell gehen, ja, aber eine genauere Anleitung findet ihr dann in dem Link, den ich hier einfügen werde. Tja. Gut. So, zum Schluss komme ich jetzt dann noch zur App der Woche. Und das war auch ein Spiel, da hatte ich mich vorregistriert und das ist jetzt rausgekommen von dem Macher von Azur Lane. Ja, aber dieses Spiel ist diesmal kein Spiel in dieser Art. Gibt es ja so viel, ne? Also viele Spiele in letzter Zeit, die ich vorgestellt habe in der App der Woche, basierten auf diesem Spielprinzip. Ja, aber das hier ist jetzt ein ja, echtes RPG. JRPG, um genauer zu sein. Also da kommt das richtige RPG-Feeling eben auf. Man läuft durch die Welt, ja, Dungeons etc., Stufen in dem Falle, ja, und trifft dann auf Gegner, mit denen man dann kämpfen muss und ja, pimpt euren Charakter auf, auch durch Kämpfe und durch Sachen, die ihr erbeutet und so weiter. Oder natürlich auch durch Kaufen von In-App-Purchases. Ja, logisch. Echtzeit-Battles gibt es hier. Das heißt, die Zeit läuft weiter. Das ist nicht rundenbasierend, sondern während ihr kämpft, läuft die Zeit, bis der Gegner wieder einen Angriff machen kann und so weiter und so weiter. Das heißt, da wartet niemand auf euch, bis ihr was ausgewählt habt. Ja? Da müsst ihr schnell sein. Ja? Trotzdem ist die Auswahl so klassisch wie bei einem RPG-Game eben üblich. Ja? Jetzt, die Hintergrundmusik ist richtig gut. Ja, also ein richtig guter Soundtrack und deswegen auch der Hinweis, man soll Kopfhörer nehmen, ja, nicht ganz von der Hand zu weisen. Die Soundeffekte sind richtig gut, sowohl die Musik als auch die Effekte selbst und tragen maßgeblich zur Atmosphäre bei. Denn die Grafik kann das leider nicht rausreißen, wenn man das ohne Sound spielt, ja. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist eben auch kein Highlight. Normalerweise sage ich immer an der Stelle hier, weil es ein JRPG ist, ne, sage ich immer, ah, oh, die Grafik ist so super süß und schön toll, ja. Nee, aber in dem Moment, ihr habt hier halt einen RPG-Charakter. Den steuert ihr auf dem kleinen Screen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass es natürlich nur ein kleines Mannequin ist, ne, das ihr steuert. Also viel Kawaii gibt es da nicht, außer in den Zwischensequenzen, wo ihr dann die Charaktere mal in richtig gezeichnet sieht. Ja. Das sind sehr, sehr coole Charaktere dabei. Und diese Grafik, also die Artworks, die sind richtig genial. Ja. Aber die Spielegrafik selbst wirkt eher, naja, also das ist so eine Pixel-Art. Ja, die sagen dazu Dynamic 2D High Resolution Pixel Art und 3D Lightning. Aber das führt dazu, dass es eben keine richtige Pixel Art ist, sondern ein relativ unscharfes Bild ergibt. Ja. Und dann fühlt sich das eben wirklich an, als ob das einfach nur schlecht gemacht ist. Schlechte Auflösung ist. Also, ist ja das, ich meine, Pixel Art ist ja eine schlechte Auflösung. Aber wenn die Pixel Art verwaschen ist und unscharf, dann sieht es so aus, als ob das einfach nur schlechte Grafik ist, miese Grafik ist. Ne? Das finde ich ein bisschen schade. Woher das kommt, weiß ich nicht genau. Das hat auch nichts mit den Smartphones zu tun. Ich habe es auf beiden gesehen. Also, das ist vielleicht durch das 3D Lightning, ja, oder diesen Wunsch da, eine High Resolution Pixel Art zu machen. Keine Ahnung. Sowas gibt es meiner Meinung nach nicht. Entweder es ist Pixel Art oder High Resolution. Beides zusammen geht nicht. Und das beweist es leider hier eindrucksvoll. Trotzdem, die Charaktere, die da drin sind und die Artworks, wie gesagt, die sind so genial. Und natürlich auch der Sound dazu, dass das alles wieder rausgerissen wird. Natürlich auch hier wieder hochrangige Seiyus, also Voice Actors, ja, die die Synchronstimme eben geben, zum Beispiel von, die Seiyus sind Ogura Yui, Yuki Aoi, Tomatsu Haruka, die hat schon bei so vielen Games und Animes mitgemacht beispielsweise, das ist unglaublich, ja. Dann diese Realtime-Battles und die, diese ganze riesige Welt, die man hier durchforsten kann, also es war sehr erfrischend, mal wieder ein echtes RPG zu sehen, ja, statt immer nur das gleiche System zum Hochleveln von Chars, das sich darauf beschränkt, eben zu kämpfen, ja, und sonst aber nichts zu machen. Also es immer einfach nur kämpfen und fertig. Ja. Hier hat man das Gefühl, dass es wirklich ein vollwertiges Spiel ist, so wie man das eben vom RPG gewohnt ist. Und ich glaube, das kann man auch so sagen, dass es das so ist. Die In-App-Purchases mögen das Leben leichter machen. Ich bin bisher aber noch an keine Stelle gekommen, wo ich unbedingt Geld ausgeben muss, um weiterzukommen. Klar, schneller kommt man weiter, wenn man Kohle ausgibt dafür. Ne? Das ist klar. Und natürlich, ja, was gemacht wird, um Charaktere zu bekommen, mit denen man dann wieder im Kampf gut kämpfen kann, da müssen dann natürlich Gachas gezogen werden. So wird dann eben das Geld verdient, ganz klar. Aber wie gesagt, man bekommt immer wieder mal die Möglichkeit, auch ohne Geld neue Charaktere zu bekommen. Braucht man halt ein bisschen Geduld und dann klappt es auch so. Ja, aber es spricht ja auch nichts dagegen, auch mal hin und wieder vielleicht dann ein bisschen was auszugeben dafür. Schließlich gibt es das Spiel selbst kostenlos im Play Store zum Download. Rewived Witch. Ja? Lustiger Titel übrigens. Ja? Da kriegt ihr auch noch die Einführung an der Story gezeigt am Anfang. Ganz lustig. Rewived Witch im Play Store kostenlos. App der Woche. Und da kann ich nur sagen, viel Spaß damit. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wie immer findet ihr die Links und weiteren Informationen, diesmal besonders wichtig, ja, in den Shownotes, in eurem Netcast-Player. Irgendwo müssen die da sein. Ja. Und besonders wichtig natürlich hier die Anleitung, wie ihr ohne Root Softwarepakete deinstallieren könnt, sogar System-Softwarepakete und hier natürlich auch die App der Woche und vieles weitere findet ihr darin. Dann sage ich vielen Dank nochmal, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. So, jetzt geht's gleich weiter mit Pac-Man.